Aber wie ihr seid, sind für uns nicht der Rede wert, denn das, was ihr zu sagen habt, ist für uns gar kein Thema mehr. Wir haben den Tunnelblick, im Studio sind wir dope, zerbissen jede Booth, jede Crew mit Mikrofon. Du machst deine Fahrt, doch stagnierst Tag für Tag. Ich schreibe diesen Part, da ich viel zu sagen hab. Bin der Leader hier im Biss, du nur des Verlierers, miese Bitch. Widerlich, wie du dich wiedergibst und wieder nicht der Sieger bist. Was willst du erwarten, wenn du dich mit den Krassesten anlegst? Sei dir im Klaren, nun kannst du quasi dein Ableben ansehen. Hater können sich in der Reihe hinten anstellen, es sind so viele, wir können nicht jeden Mann stellen. Eure Angst ist am Mann schwellen, in euren Stimmen sind fotzenhafte Klangwellen. Eure Hirne bleiben stehen, die Bus der bei Haltestellen sind im Redefluss, über euch abfällig wie bei Wasserfällen. Sind sozusagen die krassen Quellen des Raps. Niemand kann ihn so erhellen.